Germany calling. Deutschland ruft. In alle Welt. In seiner Sprache. In der Sprache vieler Völker und Nationen. Seine Stimme erfüllt den großeuropäischen Raum. Im Norden, im Westen. Und nun hört ihr deutsche Nachrichten in Nederland zusammen. Im Süden. E a seguir ouvirão notícias em língua portuguesa. Im Osten und Südosten. Ascultați acum știrile serviciului german în limba română. Acustete germanica și visi și stinelinichin glosan. Es hört dieser Türke in heimatlichen Lauten. Vorafe auman de la Tavis. Die erklingt vertraut im afrikanischen Raum, bei den Arabern. Huna Berlin. Huna Berlin, Mahapotu Lidaat in Lesenziel Arabia. Im Süden des schwarzen Erdteils. Die Mistdienst in Afrika. Sie schwingt über die Weite der Steppe zu den Kalmücken. Onsten, sonsten, Ende Tanriga, Ulaatu Dase Getlagajak, Nimisch Halimgar Kezina. Sie dringt zu den Bergvölkern des Kaukasus, redet in ihren Zungen. Armenisch, Karatschaisch. Tinnelagel, Tinnelagel.